er pünktlich da sein. Er saust zur U-Bahn hin, geschwind. Damit geht schnell, weiß doch jedes Kind. Denn pünktlich muss er heute sein. Er reist nämlich per Flugzeug wie fein. Auf den Flugplatz angekommen, fühlt er sich schon leicht benommen. U-Bahn-Fahren ist zwar toll, doch ist sie oft zu platzen so voll. Bald ist es für ihn so weit. Das Flugzeug steht schon scharf bereit. Geprüft wird Reisedokument. Man tätschelt ihm noch Bein und dann Hemd. Nun geht es ins Flugzeug rein. Gott, ist das alles eng und klein. Er zwängt sich in den Sitz hinein. Bei diesem Preis auch noch kommt Platz, wie gemein. Jetzt geht's los, die Rollen zum Start. Die Kiste kriegt die völlig fatt. Und plötzlich hebt sie lautlos ab. Na hoffentlich macht die ihr jetzt nicht schlapp. Die Welt ist ja so winzig klein. Oh Gott, ist es da unten klein. Sein Herz rutscht in die Hose rein. Jetzt möchte er lieber unten bei ihr sein. Runterkommen sie bestimmt. Manchmal etwas zu gespinnt. So eilig hat er's heute nicht. Ein paar Minuten mehr fallen nicht ins Gewicht. Ein kaltes Bier mit Valium drin kommt ihm plötzlich in den Sinn. Soll helfen gegen Luftkrankheit. Rein und fühlt sich glatt befreit. Danach schläft der schnarchend ein, träumt schon selig von daheim. Auf dem Flugplatz angekommen, wird er geweckt und fühlt sich sehr benommen. Findet kaum den Ausgang noch, im Hirn hat er ein großes Loch. Sein Gehirn jetzt in Scherben liegt. Ob im Leben er je wieder fliegt.